Wanderer, willkommen zur 18. Ausgabe des Greifenklau-Podcasts. Der einzige Podcast, auf den noch Grind stolz wäre. Heute mit... Moment, Christophorus. Mir. Trauma. Wir sind ja ein talkiger Podcast, von daher... Ja. Ja, heute in der RPC-Folge, in der Folge zur RPC, geht es um das Thema Ritter und Burgen. Fantastisch. Ich hoffe, du hast das vorbereitet. Na, selbstverständlich. Sehr gut. Ich bin immer so vorbereitet, wie du mich kennst. Ja. Auf die Ritter und die Burgen. Ja, also in einer Woche ist RPC. Da im Idealfall seid ihr also gerade am Stand und zieht euch die Folge runter. Oder im Zweitidealfall könnt ihr sie ungefähr einen Monat später oder auch im letzten Jahr war es auch zwei Monate später runterladen. Oder gar nicht, wenn ich sie nicht hochlade. Ja, gut. Das ist auch nicht ausgeschlossen. Ja, genau. Das Thema ist Ritter und Burgen dieses Jahr. Letztes Jahr war es der Taverne. Da waren wir uns schon uneinig. Ja. Was hat sich seitdem zum Thema Taverne getan bei dir? Wir hatten noch nicht so eine... Geändert hat sich natürlich dahin gar nichts. Aber wir hatten ja eine fantastische Dungeon Slayers Spielrunde, in der unser Spielleiter die Tavernenbegegnung sowas von wunderbar ausgeschmückt hat. Ja. Dass mir das Messer in der Hose aufklappte. Also, obwohl dein Charakter nichts... Nein, ich war gar nicht dabei, das ist richtig. Oder doch, ich war dabei, aber er hat ja keinen Alkohol getrunken. Also du warst zumindest dabei, in-game. Der Charakter war nicht dabei. Ja, also in-game kein Alkohol getrunken, out-game, naja. Aha, was hatten wir noch zum Thema? Naja, ist egal. Also jedenfalls Ritter und Burgen, das Thema in diesem Jahr. Mal gucken, was wir dazu schon finden. Wir werden weitschweifig uns dem Thema Ritter und Burgen nähern und auch noch... Unter anderem auf eine Einstiegsrunde von dir eingehen, die völlig ohne Ritter und Burgen auskommt. Komplett, richtig. Ja, aber das Thema, bevor du es vergisst, ja. Müssen wir drüber sprechen. Dafür bin ich bekannt. Ja, genau. Fangen wir mal an mit Fernsehen. Video, DVD. Wir haben ja vor einiger Zeit uns dem Thema Kreuzritter genähert. Vor einiger Zeit ist gut. Schon ein Eckchen her mittlerweile. Denn ich habe die Kreuzritterbox mir besorgt gehabt. Und ja, also wenn man tief im Thema drin ist, kann man die Filme gucken. Aber ich muss sagen, wir sind nach anderthalb Filmen dann stecken geblieben irgendwie. Anderthalb trifft's auch, ja. Wir hatten den zweiten Teil dieser Kreuzritterbox angefangen und sind da irgendwo bei der Hälfte abgesackt, weil die Story sich doch extrem hinschleppte. Ja, genau, es war sehr langatmig und da hatten wir keinen Bock mehr, nochmal das einzuschalten. Ich weiß gar nicht, warum wir unterbrechen mussten, aber... Ich glaube, weil es einfach tot langweilig war. Nicht so, weil du zur Arbeit musstest. Also am nächsten Morgen. Verflucht. Ja, das kann auch sein. Aber auf jeden Fall war die zweite Folge dieser Kreuzritterbox ja sehr langweilig, also von daher war es jetzt kein Totalverlust, dass wir es nicht zu Ende gesehen hatten. Ja. Der erste Teil zumindest war ja sehr unterhaltsam. Unterhaltsam. Ich fand, der hat mich stark an Arn erinnert, diese Kreuzritter-Serie. Ja, da kannst du jetzt mehr dazu sagen als ja, ich, ja. Weil Arn, der Kreuzritter, habe ich zwar was von gehört, aber leider nicht gesehen. Das ist, glaube ich, eine dänische oder skandinavische Serie. Auf jeden Fall spielt sie in Skandinavien. Dort wird er dann sozusagen zum jungen Kreuzritter und schließt sich dann auch den Kreuzzügen an. Und die Serie verfolgt ihn halt und das ist doch sehr historisch. Ich sag mal, ein bisschen mehr drauf geachtet. Und also die Serie, die hat wirklich Spaß gemacht. Das sind, glaube ich, nur vier Teile. Aber wenn man sozusagen Historie und Unterhaltung verbinden will, durchaus gut gemacht. Ja, auch Anhänger der Living History waren angetan. Zumindest ein Anhänger. Ja, der sonst immer sehr genau nimmt, ja. noch ein Ritterfilm, den wir empfehlen können, oder eigentlich der erste Film, den wir empfehlen können, Black Death. Ja. Ich glaube, wir waren beide im Kino. Richtig. Da war er in Magdeburg. Mit Sean Bean, genau, wurde in Deutschland gedreht, spielt aber in England. Beziehungsweise in einem fiktiven England. Ja. Weil es gab ja durchaus Magie. Durchaus, also es geht ja um eine vermeintliche Hexe. Ja. Oder um einen Hexenkult. Hexenverbrennung spielt auch eine Richtig. Rolle. Wenn ich mich jetzt nicht alles täuscht, war auch der Regisseur ein von Deutscher. Creep und Severance. Gut, also zumindest mit deutscher Beteiligung. Robert Bernstein, Produzent unter anderem. Klingt durchaus. Klingt jüdisch. Ja, gut. Also gut, keine Ahnung, ob das jetzt... aber auf jeden Fall, der Film war nicht schlecht, nein. Ja. Also ich fand total geil diese Szene, wo sie im Sumpf durchwarten alle bis an die Hüfte oder in Knien im Wasser stehen und dann diesen Kreis bilden. Fantastisch. Also würde ich persönlich regelmäßig machen. Ja, nur der arme Sean Bean kommt aus seiner Herr der Ringe-Rolle nicht mehr raus, aber... Ja. Aber mit Slay of Thrones hat das ja geschafft. Game of Thrones. Ja, dazu kommen wir dann auch später. Ja. Nächster Punkt. Lieblingsburg. Hast du eine Lieblingsburg? In der Tat. Die Plassenburg in Kulmbach, die hatte ich einmal mit meiner damaligen Freundin besucht. Und die Plassenburg gilt ja als eine der größten und imposantesten Wehrburgen in ganz Deutschland. Von dort stammt auch die Geschichte der ominösen weißen Frau. Also viele, viele Geistergeschichten ranken sich ja um Burgen. Nicht? Ja. Kennt man ja mit den stöhnenden, in weißen Gewändern gekleideten Geistern. Ja, und aber diese archetypische Geschichte des klassischen weiblichen Gespenstes stammt in der Tat von der Plassenburg. Ja, auf der meine Top, also ich habe fast eine Top 3 eigentlich, aber meine Top-Burg ist auf jeden Fall Burg Hochosterwitz in Österreich, in Kärnten. Mhm. Da war ich als wirklich noch sehr kleines Kind und die hat unzählige Tore, 14 meine ich, die alle unterschiedliche Fallen hatten. Da war ich ja, zwar geil. Da war ich noch kein Rollenspieler, aber ich glaube, so für einen Tag lang war ich's. Also sehr, ja, es lebe die Suggestion. Ja, also sehr geile Burg. An die kann ich mich auch immer noch heute gern zurückerinnern. Ja, so geht's mit der Plassenburg auch. Also die Plassenburg beherbergt unter anderem auch das Deutsche Zinnfigurenmuseum. Oh, das ist natürlich auch ideal. Ja, ja, also es gibt da wirklich viel zu gucken. Also allein, wie gesagt, weil das Wehrgelände auch so sehr... so groß ist, ist man da schon ein paar Stunden beschäftigt, um sich das ganze Gelände mit anzuschauen. Also hat mich damals, als ich die Burg besucht habe, sehr beeindruckt. Ja, ein Burgenkomplex, beziehungsweise eigentlich auch quasi eine komplett erhaltene mittelalterliche Stadt, die uns beiden, glaube ich, sehr durchaus im Herzen liegt. Rothenburg ob der Tauber. Da gibt es tatsächlich jede Menge Erinnerungen dran, ja. Ja, da, ja, genau, ich war zum ersten Mal, glaube ich, mit der Schulklasse da, das war so 8. Klasse und das fand ich schon total faszinierend. Da ist ja auch noch ein Wehrkloster an der komplett erhaltenen Stadtmauer und die ganzen Stadttürme und man kann die Stadtmauer begehen und richtig. Großartig. Dann aber mein zweiter Besuch war mein erster Besuch. Dein erster Besuch gleichzeitig, wir waren zusammen da, das Fantasy-Spielfest in Rothenburg ob der Tauber. 1999 richtig. Amigo ausgerichtet. Großartig. Ja, war auch sehr, sehr geil. Und auf dem Parkplatz geschlafen. Richtig. Und ich kann mich auch erinnern, wie wir eine, ich weiß nicht mehr, was das für eine Fahne war, die wir gleich am ersten Abend, als wir angekommen sind, abgeflackt und erobert hatten. Ach, ich glaube vom FSF direkt. Damit ich alles täuscht. Sehr gut. Da kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Ja, ich glaube, Michael hat uns darauf aufmerksam gemacht und nun ja. Vom Diebstahl kommen wir doch gleich direkt, oder das ist ja immer noch die Besonderheit von Rothenburg, der wirklich komplett erhaltene Altstadtkern aus dem Mittelalter, der klischeehafterweise auch viele Japaner anlockt. Ich kann mich noch erinnern, ja, als wir tatsächlich da waren, waren wirklich Unmengen von, ja, gerade wirklich asiatische Touristen da. War echt beeindruckend. Ja, und in der Tat, die Wehrmauer umfasst ja wirklich den kompletten, ja, glaube ich, jetzt zumindest noch den kompletten Altstadtkern. Richtig. Und war schon der Blick in das Tal. Ja, das Taubertal, ganz Taubertal, genau. War wirklich super, ja. Und sehr besuchenswert in dem Zusammenhang ist auch das mittelalterliche Kriminalmuseum, so, ja, genau. Okay. Mhm. Das sehr, sehr viele Fälle aus dem Mittelalter dokumentiert hat. Das auch. Heißt quasi Private Eye Medieval. So kann man es durchaus bezeichnen, ganz genau. Ja, cool. Und sogar ein Fall aus Schöningen. Das ist ja bei uns ja gleich um die Ecke für die Hörer, die nicht wissen, wo wir hier sitzen. Im Hampshire Raum. Schöningen ist ja hier ein Nachbarort. Hier wurden die ältesten Speere der Welt gefunden. Ja, die ältesten Speere der Welt. Auch da wird demnächst ein riesiges Museum der eröffnet. Welt gebaut. Oder so. Ja. ja, auch da auf jeden Fall, da ist auch ein Fall von Hexenverbrennung dokumentiert. Ah, okay. Mhm. Ganz interessant. Also wer noch nicht da war, 1983 oder? Ja, Rothaarige waren ist auch zu dem Zeitpunkt natürlich nicht gern gesehen. Nein, natürlich Mittelalter. Ja, also, so. Ja, ja. Ja, ich kann mich noch dran erinnern, das dritte Mal, wo ich da war, da war ich vorher ein Freund in Blaubeuren besucht zwischen Ulm und Stuttgart. Und neben der Krasimir Balakow Abschiedsgala, die wir besucht haben, wo Fredi Bobic und Jürgen Klinsmann ganz groß aufgespielt haben. Da war noch nicht Bundestrainer. Aber da wusste ich, aus dem wird noch was ganz Großes. Aber okay, davon abgesehen, was denn? Haben wir auch eine Burgentour gemacht. Ja. Habe ich auf meiner Burgenliste als dritte Burg noch die Marienburg in Polen, eine deutsche Ordensburg. Die ist auch sehr gut erhalten. Der Pfadfinder 1993 in Polen. Unter anderem einen Tag in Danzig gewesen und dann noch einen Tag auf der Marienburg. Da wirklich auch eine riesige Burg. Und ja, also einfach wunderschön. Ist natürlich nicht so eine tolle Aussicht wie in Rothenburg, aber die Burg selber ist sehr, sehr geil. Ja, also generell, es gibt ja wirklich sehr, sehr viele schöne Burgen. Allein auch in Prag beispielsweise. Bei uns in der näheren Umgebung ist ja auch die Warburg. Warburg, ja. Im Ort Warberg. Ja. Hast du da nicht sogar mal ein mittelalterliches Essen mitgemacht? Ja, in der Tat. Ja, ja, richtig. Also die Veranstaltung. Du warst der Einzige, der die Sachen auf den Boden geschleudert hat, richtig? Nein, ich war der Einzige, der die Sachen abgeben musste, weil ich hatte unter anderem ja ein Schwert dabei und doch ein Dolch. Ja. Und ich musste also alle Waffen, die ich nun bei mir führte, musste ich am Eingang abgeben. Kannten die, weil ich hätte ein Foto von dir hängen. Ja, die hatten wohl Angst, dass ich da Enthauptung durchführe oder komplett durchdrehe. Ich weiß es nicht. Ich musste alle Waffen abgeben. Und ich hatte mir ein Kettenhemd noch dankenswerterweise ausleihen dürfen. Von Can Yazıcı an der Stelle noch vielen Dank. Aber ich hatte sein Kettenhemd komplett kaputt gemacht, weil ich zu fett war für das Ding. Ich hatte einige Ketten gesprengt. Und er hatte dann noch ein bisschen zu tun mit den Reparaturarbeiten. Sehr schön. Ja, aber nee, ich hatte tatsächlich am Mittelalter erst mitgemacht und das war nicht ganz so schön, wie ich es mir vorgestellt hatte. Denn dafür gibt es unter anderem in Celle. Aha. So ist es. Auch da gibt es ja nun eine schöne Burg und auch ein Restaurant, Schrägstrich Lokal, Schrägstrich Gaststätte, das nun auf Mittelalter ausgelegt ist. Das Camelot. Lord. Ja. Ivanhoe. Und ich glaube, seit 3 Jahren oder noch länger planen wir eine Hinfahrt dorthin und was bis jetzt immer noch nicht geklappt hat. Planen wir? Also. Ja. Also planen ist indirekt. Ja, das Schlimme ist, wie kommen wir zurück? Das ist nur noch die Frage. Ist mir komplett egal. Wir sollten Rollenspieler in Celle kennenlernen. Also, falls uns jemand hört, der in Celle wohnt und uns eine Nacht aufnehmen würde. Wir machen auch den Podcast live im Keller dort. Wäre eine Alternative, mal in Celle zu übernachten. Ja, genau. Ich habe meine Schwester schon versucht, dass sie uns da hinfährt und wieder ab. Also, dass sie die darauf während der Zeit sich dort auch aufhalten. So war die Vereinbarung. Aber irgendwie hat sie dann leider zu schnell Arbeit gefunden, wie das immer so ist. Verflucht. Ja. Grauselig. Ja, also ich war nun ein paar Mal da in diesem Camelot. Hab dann immer davon geschwärmt. Völlig umsonst, weil eine Reise dorthin bis jetzt nie stattgefunden hat. Außerhalb der Reihe. Aber wer es eventuell kennt, weiß, dass das wirklich extrem geil dort ist. Ja, und wie gesagt, Celle bietet auch nun eine sehr mittelalterlich geprägte Geschichte. Ja, das stimmt. Das ist auch ein schöner Ort. An mir in der Region ist noch die Burg Walbeck stark in Erinnerung geblieben. Stimmt. Ist ja eigentlich nur eine Ruine. Ich wollte gerade sagen, das ist doch die Ruine. Ja, genau. Wir waren mit Pfadfindern nach der Grenzöffnung oft hin und da gibt es da in der Nacht Aufnahmen und so weiter. Und auch beim Lab, wenn auf Rosswetterstein Lab war, das war dann oft der finale Ort, wo die Dämonen gelauert haben. Alternativ auch die Nazis, aber ja. Die waren denn nicht, die waren denn outgame, dummerweise. Ja, ja. Ja, da gibt's. Also es ist euch nicht gelungen, die ins Spiel zu integrieren. Nee. Aber jedenfalls, so eine Burg hat schon eine ganz Atmosphäre, ne? Wenn du da einen Kreis mit Fackelträgern hast und eine Aufnahme machst als Achtung, Knappe. Ja, das ist ein Rang bei den Pfadfindern auch. Ja. Ja, das ist schon ganz... Das stimmt. Also es ist immer was anderes, wenn man die offiziellen Führungen mitmacht. Naja, das ist dann natürlich nachts, ne? Im Fackelschein. Ja. Nicht tagsüber, mittags, wenn da... Das ist ganz anders. Also im Braunschweiger Dom beispielsweise, da kann ich mich noch erinnern, da gibt es ja auch eine spezielle Führung, bei dem man sich auch die Grabstätten anschauen kann. Ja. Gut, mögen jetzt vielleicht auch Teil der offiziellen Führung sein, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber auch das findet dann bei Kunstlicht und sowas statt, also das ist schon sehr, also da kribbelt's, wenn man sowas bei Kunstlicht begleitet. Kunstlicht im Sinne von, es ist nicht komplett ausgeleuchtet, der ganze Raum, sondern es sind halt nur so irgendwie ein, zwei Lampen ja, und so Dämmerlicht ja, ja. quasi. Gut. Und das hat, ja. Und das macht schon deutlich mehr Eindruck. Ja. Dann sollten wir nochmal die Medien weiterschweifen lassen. Sehr gerne. Bücher und Hörspiele. Ja. Dem offensichtlichen Game of Thrones, welches ich gerade lese, da kommen wir aber nachher noch zu, muss man unbedingt noch erwähnen, die zwei Hörspielsachen, eigentlich drei. Prinz Eisenherz. Kennst du die Serie? Jein. Also nicht im Detail, vereinzelte Folgen, ja. Ja, ich kenne auch nur vereinzelte Folgen, aber die sind so großartig. Ich habe die, als ich jetzt erstmal eine Folge von gehört habe, möglichst versucht, möglichst viel zu kaufen. Die sind wirklich gut. Ja, also du hast halt dieses Ritter-Feeling, dann hast du diesen untoten Römer, also ist ja im Original eine Comic-Geschichte, meine ich, aber das ist sehr cool einfach. Also großartige Abenteuer. Immer auf, ich glaube, eine Kassettenfolge sind auch immer zwei Folgen. Mhm. Also relativ kurzweilig, schnell erzählt. Und die Story entwickelt sich ja fort und das ist immer irgendwie spannend. Die ganzen Ritter der Tafelrunde, die man so kennt, sind ja auch alle mit an Bord sozusagen. Und er halt als relativ junger Ritter. Ja, schon eine coole Geschichte. Und etwas, was ich dann als... Ich bin ja relativ spät, also ich habe schon als Kind Hörspiele gehört. Drei Fragezeichen, TKKG. Ganz dolle Captain Blitz. Aber jedenfalls, dann hat das irgendwann aufgehört und dann bin ich wieder dazu gestoßen. Und da habe ich dann unter anderem auch zwei oder sogar drei ältere Folgen Ivanhoe bekommen. Oh ja. Also immer dieselbe Geschichte, keine Serie, sondern... Aber dass diese Geschichte um den Ivanhoe oder den Schwarzen Ritter, das ist ja sowas von großartig. Beide Inszenierungen oder alle drei Inszenierungen sind sowas von genial. Das ist allein das Intro ist schon spektakulär. Es gibt auch einige mit spektakulären Intro, ja. Das ist richtig. Ivanhoe! Richtig. Ja. Ja, es gibt leider dahingehend zu wenig Hörspiele, muss ich ehrlich sagen. Also Fantasy gibt es natürlich mehr als genug, aber speziell Mittelalter oder Rittergeschichten gibt es nicht allzu viele. Muss man da, ja, also ich kenne jetzt auch wirklich namentlich nur die beiden. Also sonst fällt mir da, also Robin Hood. Ja, genau, das ist natürlich auch stimmt. Aber worauf ich hinaus wollte, natürlich die alte Serie mit Michael Preet und Konsorten. Wobei, es kam ja Ritter vor. Es kam Ritter vor, ja. Thema nicht verfehlt. Nein, eben drum. Ja. Zumindest erwähnen wollte. Ich würde bloß sagen, dieser Ritter-Aspekt von Robin Hood, der wird ja jeweils nicht so stark in den Vordergrund gestellt. Egal jetzt von welcher Robin Hood-Geschichte. Nein, also bei Kevin Costner noch am stärksten vielleicht. Ja, aber die Serie, also wenn man jetzt den Aspekt der Ritterlichkeit in den Vordergrund stellt, Robin Hood da alle Aspekte der Ritterlichkeit erfüllt. Ja, okay, das sei eben. Ist das ein Bogenschießen? Kann er sehr gut. Ah! Ich wusste es schon immer. Naja, nee, ich meine, das ist ja eher untypisch für einen Ritter. Aber, ja, na gut. Als Hörbuch habe ich mir erschlossen Die Elfenritter von Bernhard Hennen. Nachdem ich ja die Zwerge ganz okay fand. Übrigens von dem Brettspiel bin ich begeistert, aber das habe ich glaube ich schon berichtet. Kann ich mich übrigens anschließen. Ja, sehr schön. Jedenfalls hat er ja die Elfenreihe gemacht und die gab es dann mal als Hörspiel. Auch die ist ganz hervorragend, wie ich finde, das Hörspiel umgesetzt. Hast du es auch mal reingehört? Oder? Nein, die Elfenritter nicht. Ich kenne nur Elfen. Ich meine die Elfen als Hörspiel. Ja. Genau. Elfenritter gibt es nicht als Hörspiel, es gibt nur als Hörbuch. Das habe ich mir nochmal irgendwie für 20 Euro alle drei Teile im Original halt eine Buchtrilogie. Und ja, da geht es, wie der Name schon verrät, neben den Elfen um Ritter. Nämlich die Ritter der Menschen wollen sozusagen das Elfenreich erobern, beziehungsweise erstmal die wilden Menschenvölker davor. Und ja, also das, die Hörbücher haben mir sehr gut gefallen. Ich habe auch ein Buch gekauft. Da stelle ich euch mal eine Passage vor, wo der Junge, der kommende Ritter Lück sozusagen zum ersten Mal zur Ordensburg kommt. Bitte. Ist es hier immer so neblig? Der Kapitän sah zu Michel. Stellt er immer so viele Fragen? Viele, wenn er Angst hat, so wie jetzt, wird er eigentlich recht still. Die beiden lachten. Und Luke stieg das Blut in den Kopf. Michel hat ihn immer ermuntert, sie zu fragen. Jetzt so zu reagieren war gemein. Der Kapitän klopfte ihm auf die Schultern. Ärgere dich nicht, Junge. Nur die Dummen stellen keine Fragen. Tief unter dem Meer brennt hier ein sehr heißes Feuer. Es ist das erhitzte Wasser, das aufsteigt und für den Nebel verantwortlich ist. Auch der Rauch, der aus den Spalten in den Felsen steigt, ist nichts als Wasserdampf und Schwefel. Hier ist es immer diesig, besonders wenn sich kein Lüftchen regt. Gibt es denn keinen anderen Weg nach Valancourt? Natürlich! Auf dem Felsengrat, der die Halbinsel mit dem Festland verbindet, gibt es eine breite Straße, über die die drei Festungen wachen. Aber das ist ein relativ langwieriger Ritt. Außerdem stinkt es dort, weil die Straßen von vorn bis hinten von Maultieren vollgeschissen sind. Dort sind fast immer lange Karawanen unterwegs. Der größte Teil der Vorräte wird auf dem Landweg transportiert. Sich über See zu nähern, ist magischer. Es ist ein unvergleichliches Erlebnis. Deshalb nehmen alle Novizen den Seeweg, wenn sie zum ersten Mal zur Ordensburg kommen. Sie erreichten wieder ein paar Leuchtbojen und der Kapitän gab den Befehl, den Kurs zu ändern. Der Nebel klarte mehr und mehr auf. Deutlich konnte man nun das Schiff vor ihnen erkennen. Wie riesige Dolche ragten Klippen aus der See. Bäume und Buschwerk klammerten sich an die Steilwände. Der Kapitän hatte recht. Es war ein verwunschener Ort. Nie zuvor hatte Luc etwas Vergleichbares gesehen. Ja. Genau, ja. Genau, im Buch, also was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass es Bernhard Hennen gelingt, obwohl Elfen ja schon fast auf das Thema Edo drangehämmert zu sein scheint und in seiner Fantasy-Welle eigentlich hätte Edo sein müssen. Also Elf, Dwarfs, Ork, Elfenzwerge, Orks, gelingt es ihm doch von dieser typischen Fantasy-Welt wegzugehen. Also zum einen gibt es keine Orks und keine Zwerge, beziehungsweise Zwerge kommen im letzten Kapitel vom dritten Buch vor, aber neben diesem offensichtlichen Unterschied ist es auch so, dass er doch sehr grau zeichnet. Also die Ritter sind in zwei Orden unterteilt. Und beide Orden haben ihre guten und ihre dunklen Seiten, aber auch die Elfen sind keine Wesen des Lichts oder so, oder tun nur Gutes, sondern haben auch ihre dunklen Seiten. Gerade die Elfenkönigin hat einige grausame Taten begangen oder trifft wirklich, sagen wir mal, pragmatische Entscheidungen, die vielleicht gut für ihr Volk sind, aber doch auf andere eher verstörend wirken. Erinnert mich jetzt ein bisschen an Earthdawn. Also ja, Bernhard, vielleicht ja gar nicht so Ja, also Bernard Hennen ist mir jetzt so ein bisschen als negativ, ja, als DSA-Autor eben. Also zumindest die Romane, die ich von ihm kenne, fand ich persönlich jetzt eher durchwachsen, sage ich mal so. Du denkst an den zusammen mit Wolfgang Kohlbein? Unter anderem. Ich muss sagen, in dem Alter, wo ich ihn gelesen habe, fand ich den gut. Es war so, dass, also man weiß ja nicht genau, wie es war, aber da soll er ja große Teile beigesteuert haben. Ich vermute mal, er hat so die Fakten beigesteuert auch zu DSA, während Holbein so diesen Grundplot, der, also was Holbein finde ich gut kann, ist wirklich Spannung und neue Wendungen einbauen. Ich fand die Romane jetzt so misslungen nicht. Wenn ich sie jetzt lesen würde, würde ich es wahrscheinlich aus dem Fenster werfen, aber das geht mir, glaube ich, heute mit 90% aller Romane so. Also ich muss so viel wahnsinnig viele Romane Fenster muss einiges mitmachen. Ja. Deswegen habe ich Plexiglas. Aber zumindest habe ich noch keine DSA-Sachen in Altpapier gegeben. Nicht einmal ich habe das getan. Christoph, wie sieht das mit dir aus? Ich auch nicht. Meine Mutter war es. Na gut, du bist entschuldigt. Ich bin befreit. Es war meine Mutter. DSA Second Edition. Es kann aber nicht in deinem Regal gestanden haben. Oder es kann nicht an prominentester Stelle platziert gewesen sein. Nein. Ja. Also falls es den geneigten Hörer interessiert, ich war noch relativ jung und mein Kinderzimmer musste renoviert werden. Mhm. Und dort fielen dann meiner Mutter sämtliche Werke zum Opfer, bei denen sie meinte, da bin ich entweder zu alt für oder das ist nicht gut für mich. Und ja, das betraf dann auch sämtliche Sachen von DSA Second Edition, die dann im Altpapier landeten. Ja, muss man deiner Mutter gratulieren, sie hatte recht. Sehr schön. Ja, Vormundschaft ahoi. Von Bernard Hennen habe ich jetzt nicht allzu viel. Ich habe auch Sachen von Bernard Hennen, die jetzt nicht DSA betreffen. Ja. Es gibt auch eine Romanreihe von ihm, nennt sich Traumtänzer, glaube ich. Traumdeuter, ich glaube Traumtänzer. Ich fand ich jetzt nicht parallel. Ja, bitte. Fand ich jetzt nicht allzu spannend. Und die DSA-Romane, die ich von hatte, fand ich jetzt auch nicht so wahnsinnig prickelnd. Ich habe die, ich meine, das war die Südmeer-Trilogie. Die fand ich aber eigentlich auch nicht schlecht. Die Nächte in Fasar war das, aber die... Das Jahr des Greifen. Die Abenteuer, die hat er übrigens geschrieben. Das waren die ersten guten DSA-Abenteuer, die ich in der Hand hatte. Nein, das weiße gute DSA-Abenteuer, was ich in der Hand hatte. Das erste, Achtung, anschnallen, ist die Attentäter. Das wird extrem häufig als Negativbeispiel genannt, weil viele das als extrem railroadig empfinden, weil man sozusagen am Anfang ein Geas bekommt, also ein Zauber, der einen dazu zwingt, etwas zu tun, nämlich Kaiser Harl zu ermorden. Ja. Ja, das klingt ja erstmal total... Aber... Wie die Spieler das anstellen und versuchen, das ist, steht in dem Buch nicht drin, sie müssen Geld machen, sondern das ist relativ freigehalten. Das fand ich eigentlich damals sehr gut. Also sprich, man überlegt sich selber, wie kann ich in diese Burg eindringen des Kaisers, wo kann ich eine Falle stellen und so weiter. Na klar gibt es noch DSA-typisch so ein paar so. Aber trotzdem großartig, also weil es eben in seiner Handlung nicht vorgeschrieben ist, sondern sehr offen ist. Fand ich gut. Okay. Ja, gut, das hat die Leute jetzt, wie gesagt, wird sehr häufig als Negativbeispiel erwähnt, ist aber eigentlich das Gegenteil. Und ja, das Greifen großartig, weil das im Prinzip so einen ganz groben Rahmen vorgibt, aus dem man schöpfen kann, also quasi Elemente aus den Romanen nennt, die man in diesem Abenteuer verbauen kann, während Greifenfurt belagert wird. Darum geht es ja in Ja, das Greifen. Ja. Und du kannst da dich relativ frei bedienen, ein echter Werkzeugkasten. Also als Abenteuer. Du redest jetzt von den Abenteuern. Ja, von den Abenteuern. Ja, ich rede jetzt von den Romanen. Ja, ist mir klar, ich habe beides gelesen. Okay. Jedenfalls, die Abenteuer sind wunderbar. Und die hat natürlich allein Bernard Hennen verbrochen. Meine ich jedenfalls. Hoffe ich nicht, erzähle ich jetzt nichts Falsches. Aber da bin ich mal ziemlich sicher eigentlich. Also ich fand die Romane, muss ich ehrlich sagen, ziemlich langweilig. Ja, die hat jetzt Wolfgang Hennen verbrochen. Das war jedenfalls eine Kooperation. So, hier steht es auch. Schwarze Auge Abenteuer. Ach, die legendäre... Na, wie heißt es denn hier? Folge dem Drachenhals auf der Spur des Wolfes, wie der Wind der Wüste, Insel im Nebel. Oh, wie der Wind der Wüste. Ja, das ist dieses Quartett Nicht Bio, Beowulf. Phileas Sage heißt auf jeden Fall das Ding mit den vier Abenteuern. Stimmt, das ist auch von ihm. Ja. Okay, das ist auch so ein Beispiel an Railroadigkeit, was. Ja, aber. Okay. Das nur ganz, ganz am Rande. DSA genug gestreift. Ja, aber wir kommen gleich zum viel schöneren Thema. Ja, also jedenfalls deswegen, weil das weit weg ist von so einem Edo und er dieses wunderbar grau zeichnet, also beide Seiten moralisch bedenkenswerte oder überdenkenswerte Entscheidungen treffen lässt. Kein Schwarz-Weiß zeichnet, ist das für mich eine ganz interessante Reihe geworden. So, ich sehe schon, wir kommen jetzt langsam zum Rollenspiel. Da müssen wir aber unbedingt anfangen mit dem Adelsgenerator vom Rorschach-Hamster. Da muss ich gerade mal. Ja, genau. Wenn wir langsam zum Rollenspiel kommen, sollten wir unbedingt auf den Adelshausgenerator vom Rorschach-Hamster kurz hinweisen, weil der ist echt genial. Mhm. Der hat wieder irgendein obskures Blog-Vorbild aus den USA gefunden, mit dem du Händlerfamilien erwürfeln kannst und hat sich gedacht, oh, das muss auch für Adelsfamilien gehen. Und es geht. Okay. Ja, für welches System? Ja, natürlich allgemein. Cool. Hauptsache gut. Ja, er schreibt ja sonst sehr häufig für Pathfinder unter anderem Sachen und das ist halt für alles in Richtung D&D Classic, Pathfinder, überall wo typische mittelalterliche Strukturen herrschen. Mhm. Also ganz stark von Game of Thrones natürlich inspiriert. Ja. Ja, würfel es aus, wir können mal hier, ich habe einmal die Herrscherfamilie von Brix ausgewürfelt für Nordana. Kam zum Beispiel raus, der höchste Adlige, Adelstitel in der Familie ist ein Graf, der ist erwachsen, 30 Jahre alt, ein Stufe 6 Adliger, verheiratet und ist ein unausgeglichener Choleriker. Ja, wie das die Grafen so sind. Die Gräfin ist 3 Jahre jünger, ist eine Magierin, auch selben Grades, eine ebenfalls leicht erregbare Cholerikerin. Ich habe relativ oft Choleriker erwürfelt. Sie haben zusammen 2 Kinder, einen davon noch im Teenageralter, 15 Jahre weiblich, aber von Stufe 2 Experte Gemeiner und ein Säugling 3 Monate alt, auch weiblich. Und Choleriker? Nein. Ah, klar. Ein paar Choleriker kommen noch. Also die Chance auf Choleriker ist 1 zu 4. Es gibt den Choleriker, Phlegmatiker, Sanguiniker. Ja, hat jedenfalls 4 Geschwister. Und da kam dann sowas raus, wie die eine ist zum Beispiel gleichaltrig gewesen, was mich dann, ja, könnte die Zwillingsschwester sein, passt ja schon mal gut, die ist nicht verheiratet. Stufe 8 plus 1 Mönch und ist eine schwerfällige Phlegmatikerin. Und dann habe ich unter anderem das Jüngste, war noch ganz interessant. 21 Jahre alt, weiblich, Stufe 4, ist eine ordentliche Phlegmatikerin, verheiratet mit einem jungen Erwachsenen, 23 Jahre, Stufe 6, ein entschlossener Choleriker. Ah ja. Und schon zusammen ein Kind. Und ich meine, mich zu erinnern, dass das denn als zusätzlicher, genau, dass als bei den Besitzungen wurde ein weiterer Titel ausgewürfelt, nämlich der Titel Markgraf, der ja dem noch höher stehen würde. Und dem habe ich diesen Gemahl verpasst, weil das natürlich gut passt. Denn hat. Dann gibt es gleich als, genau, das Familiengeheimnis ist dann gewesen, verheiratetes Mitglied hat eine Affäre mit einem verfeindeten Mitglied, da lässt sich ja super was draus stricken. Ja. Aber war es nicht Hackmaster, wo es auch solche derartigen Hintergründe quasi auszuwürfeln galt, dass man als Kind irgendwie misshandelt wurde und... ja, das war ja dann komplexer auf den einen Charakter bezogen, das ist richtig. Ja. Life-Pass-System meinst du? Genau. Das gibt es bei mehreren Rollenspielen. Ja. Ja, wo ich habe es nur gerade aktiv im Sinn. Weil ich glaube, mein Charakter damals. Choleriker war? Nein, also zumindest nicht. Also er wurde regelmäßig misshandelt, geschlagen und missbraucht. Ich weiß es nicht. Und, das tut mir leid für dich, aber was war denn jetzt mit deinem Charakter? Der war glücklich. Ah, ich weiß. So, okay. Dann sollten wir mal zu deiner Entdeckung Slay of Thrones kommen. Ja. Was ist das? Was kann das? Also, da müssen wir natürlich das Feld von hinten aufräumen. Slay of Thrones ist ein Fanwerk bei Dungeon Slayers. Und vielleicht fange ich einfach damit an. Ich habe vor ein paar Tagen eine Dungeon Slayers Einstiegsrunde geleitet mit einem Arbeitskollegen und dessen Sohn. Ja, großartig. Ja. Ich bin immer noch da. Ja, ich war auch hin und weg. Mit seinem 11-jährigen Sohn. Der Arbeitskollege kam einfach quasi, um das mal kurz zu erzählen, aus dem, ja, mehr oder weniger nichts auf mich zu, weil er nun, also ich kenne diesen Kollegen schon ein bisschen länger. Ja. Und dieser Kollege weiß nun auch, dass ich hobbytechnisch auch mal Rollenspiel spiele. Und weil sein Sohn nun World of Warcraft kennt, ja, war er also nicht abgeneigt, auch mal tatsächlich zu erfahren, wie denn so ein Pen-and-Paper-Rollenspiel funktioniert. Ah, ja. Weil das von seinem Vater aus einfach mal propagiert wurde. Und weil nun besagter Vater weiß, dass ich das spiele, fragte er mich, ob es denn mal möglich wäre, dass ich sowas mal leiten könnte oder mal vorstellen könnte. Und ja, da habe ich dann Dungeon Slayers als Einstiegsrollenspiel auserwählt. Die bestmögliche Wahl, würde ich behaupten. Ja, in der Tat. Also nicht, weil es nun das außergewöhnlichste Setting bietet oder die außergewöhnlichsten Regeln oder die einfachsten Regeln, sondern hauptsächlich deswegen, weil es viel Fan-Output bietet. Ja. Also die Regeln, klar, spielen natürlich auch eine Rolle, weil die so dermaßen einfach gehalten sind, dass ja auch ein Elfjähriger in dem Fall, oder weil die Aufmerksamkeitsspanne eines Elfjährigen damit nicht überlastet worden ist. Ja, ich habe also das Einstiegsabenteuer aus der Basisbox geleitet. Höhle der Schatten. Habe das nun ein bisschen noch weiter ausgeschmückt und gestrafft. Also wir waren binnen von 2,5 Stunden. Das widerspricht sich aber. Du hast den Anfang ausgeschmückt und das Ende wahrscheinlich gestraft, weil es ein Spick geworden ist. Also wie du dir vorstellen kannst, der Beginn fand in einer Taverne statt. Das hast du ausgeschmückt. Das haben wir ausgeschmückt, selbstverständlich. Sehr schön. Ja, und der hauptsächlich natürlich der 11-jährige Sohn ist also da wirklich gleich komplett drauf angesprungen. Ja. War wirklich sehr, sehr gut. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass er so konzentriert bei der Sache ist. Also ihm hat das anscheinend wirklich sehr viel Spaß gemacht. Um das Abenteuer mal kurz zu erläutern. Also die Grundgeschichte ist natürlich, dass ganz simpel ein kleines Mädchen von Goblins entführt wurde. Und die Goblins haben also eine Höhle da in der näheren Umgebung. Und das Mädchen soll also befreit werden. So. Ende. So viel dazu. Was dem Elfjährigen natürlich jetzt in dem Fall nicht ganz klar war, also man musste ihm erstmal erläutern, wie spielt man überhaupt Rollenspiele, was ist da jetzt Phase, das wusste er halt in dem Fall nicht. Und ausschlaggebend war dann tatsächlich der Satz, also du kannst machen, was du willst, ich als Spielleiter muss darauf reagieren. So, und schon war der Damm gebrochen. Ja. Es fing dann also an mit, also das sind ja wahrscheinlich alles Goblin-Männer, ergo müssen es auch Goblin-Frauen geben und ich versuche den Lockruf einer Goblin-Frau nachzumachen. Und einer meiner Mitspieler spielte einen Zwerg. Anscheinend hat sich so weit rumgesprochen, dass auch bei Nicht-Rollenspielern Zwerge grundsätzlich unter Bergen wohnen und dort sämtliche Edelmetalle abbauen. Also hieß es da, okay, er ruft seine Kumpels und wir höhlen den Berg von der anderen Seite aus. Dass wir dann einfach in das Gefängnis des kleinen Mädchens uns durchbuddeln und sie einfach befreien. Fand ich auch sehr geil. Also die Kreativität sprudelte quasi aus dem Jungen heraus. Ja, letztendlich entschied man sich aber dann doch dafür, mitten in der Nacht oder des Nächtens abzuwarten und mitten in der Nacht dann in die Höhle einzuschleichen. Was erstmal auch gelang. Man konnte also 2 Goblins während des Schlafs überwältigen. Das ging also relativ schnell. 2 Goblins ausgeschaltet. Dann aber kam der erste Patzerwurf und eine Heimlichkeitsprobe wurde also komplett verpatzt. Und der eigentliche Anführer dieser Goblin-Gruppe war ja nun ein Ork. Genau. Also es gab ja mehrere Orks, die dann noch da, aber der Anführer war halt entsprechend ein Häuptling, ein Oberork. Es kam mal zum Kampf. Der Heiler der Gruppe, der auf meine Anraten hin erstellt wurde, zu Beginn fand ein jähes Ende, als ein Goblin-Speer seinen Kopf durchbohrte. Ja! Also ich wurde darum gebeten, zu sagen, es wurde durch den Kopf geschossen. Gut. Ding, ding. Habe ich dann entsprechend so dargestellt. Der Heiler war recht. Solche Wünsche kann man bei Dungeons & Dragons auch erfüllen, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aus dem Wunder eines Elfjährigen vielleicht schon überdenkenswert. Der Heiler war nicht der Elfjährige, nehme ich an. Nein. Na, okay. Das ist ja schon was. Der Elfjährige war in dem Fall der Elf der Gruppe, also der Fernkämpfer. Ja. Es gab also quasi einen Zwergen, einen Fernkämpfer und den Heiler. Ja. Den Heiler hat also, wie gesagt, dann zerrissen. Der Zwerg hat sich tapfer gehalten, hat drei Viertel der ganzen Meute niedergemäht. Und der Ork-Anführer, seine Niederlage also vor Augen führend, hat sich überlegt, alles klar, ich hau jetzt ab und nehme das Mädchen als Geisel, damit ich jetzt hier unbeschadet davon komme. Das war bei dem Abenteuer noch nie passiert, aber sehr geil. Ja. Er war der Einzige, der den Kampf überleben konnte, ja. Quasi. Und nun denn, also anstelle sich der Axt zu stellen, ist er also dann geflüchtet. Er hatte ja nichts mehr zu verlieren. Hat sich also das Mädchen geschnappt, weil er es schaffte, also binnen ganz kurzer Runden die Tür aufzumachen vom Gefängnis und das Mädchen also dann zu schnappen. Ja, der Zwerg, der also dann zur Rettung heranstürmen wollte, hat also auch gepatzt, hat also während des Kampfes seine Axt weggeschmissen, sodass also dann der Ork-Anführer mit dem Mädchen entkommen konnte. Ja, und um die ganze Sache noch zu dramatisieren und um ein bleibendes Traumata zu hinterlassen, habe ich mich dann entschlossen, dass der Ork-Anführer das kleine Mädchen umgebracht hat. denn es gelang leider keinem, die Spur des Orks außerhalb der Höhle wieder aufzunehmen. Weil Spuren lesen, Proben verpatzt oder zumindest nicht geschafft wurden. Und der Ork also dann der Meinung war, gut, jetzt bin ich eh außerhalb der Reichweite, das Mädchen brauche ich nicht mehr, ich hau ab. Ja, klingt hart, aber konsequent und es hat ja anscheinend auch nachhaltige Wirkung gehabt. Definitiv. Also sowohl Vater als auch, also hauptsächlich natürlich der Sohnemann hat sich danach erkundigt, wo es denn nun Dungeon Slayers zu kaufen gibt, ob es das zu kaufen gibt. Und muss an der Stelle nochmal zu erwähnen, um dann jetzt nochmal den Bogen wieder zu Slay of Thrones schlagen. Slay of Thrones? Slay of Thrones, ja. Also um den Bogen wieder zu kriegen. Wie gesagt, Dungeon Slayers lebt weder von seiner außergewöhnlichen Welt, noch von seinem außergewöhnlichen Setting, noch von den zugegebenermaßen ja sehr einfachen Regeln. Dungeon Slayers lebt hauptsächlich von seinen Fans. Von seinen Fans, richtig. Ah, das muss man sagen. Pathetisch. Es ist aber so. Den Satz sollte man sich einrahmen lassen. Also man muss nochmal dazu sagen, die Regeln sind einfach, aber effektiv. Einfache Regeln sind nicht immer effektiv. Und außerdem ermöglicht es doch extrem gut, ganz unterschiedliche Charaktere zu erschaffen. Also gerade diese Auswahl an den vielen Talenten, und wenn man da auch ein bisschen dran rumfeilt, und gerade jetzt mit den Kulturtalenten, ist ja nochmal eine ganz neue Palette möglich. Ist richtig. Also auch die Kaera-Box bietet da ganz andere Möglichkeiten. Aber wie gesagt, darauf wollte ich jetzt gar nicht unbedingt hinaus. Ja, ich aber. Du aber, ja. Ich muss auch noch kurz was zum Setting sagen, natürlich. Erstens gibt es ja noch viele andere Settings. Das ist ja das Tolle, dass Fans ganz viel Material machen und andere Settings und Zombie-Slayers übersetzten. Zum Beispiel. Ja, das ist ja die Quintessenz, was ich ja sagen wollte. Also, Moment. Ich bin noch ganz heiß drauf, was zu sagen. Und zwar auf der Hannover spielt, habe ich mich mit fünf Leuten bei Barbarians of Lemuria, das war noch frei, getroffen und irgendwie dieses Abenteuer sollte gespielt werden und na, jedenfalls kam der Spielleiter nicht, wohl nicht geschafft, na, jedenfalls haben sie sich dann, und ja, und Zombie Slayer so, boah, voll geil, und die kannten Zombie Slayer, also was, das war ein natürlich super cool. Freue ich mich immer noch, dass das ich ja, das mit übersetzt habe. Ja. Aber ja, das ist ja, bevor du jetzt was zu Slay of Throne sagst, ich muss noch ganz kurz was zu Kaira sagen. Die Welt ist auch nicht innovativ, aber sie ist, sie ist sehr extrem gut gestaltet, sehr knapp gehalten, aber sehr ideenreich einfach. Also klasse. Ja, auf Deutsch, du kannst dir da ein 400 Seiten Werk von irgendwelcher Scheiße holen, wo du auf 400 gammeligen Seiten drei Ideen hast, die breit gewalzt werden, als hätte Wolfgang Kohlmann wieder einen schlechten Tag gehabt. Ja, und das ist ja der Unterschied, der große, ja, ob man da jetzt eine Redaktion sitzen hat, die sich da wirklich aus beruflichen Gründen Gedanken machen muss. Ja gut, das gibt es beim Rollenspiel, oder selbst bei DSA nicht mehr. Ach, die ist so ausgeworfen worden. Ja, aktuell nicht mehr. Nein, das ist richtig. Aber da merkt man doch einfach wirklich den kreativen Output der Fanbasis, der auch vom Uhrwerk Verlag, den Dungeons & Dragons rausbringe, auch so akzeptiert wird. So akzeptiert, und so kann man das eigentlich sehr, sehr gut zusammenfassen. Und andere Beispiele wie Ulysses mit Pathfinder, das wird ja eher unterdrückt, als dass es wirklich gefördert wird. Zumindest ist es extrem enttäuschend, dass zum Beispiel das deutschsprachige PAD nicht so unterstützt wurde, dass es heute noch online ist. Das ist eigentlich peinlich ohne Ende. Zum Beispiel. Ja. Und das finde ich halt wirklich das Herausragendste an Dungeon Slayers. Ja, gab es halt, um da auch nochmal jetzt eine extra Brücke zu schlagen, bei uns im Greifenklau-Forum, wieder eine Diskussion über... Gab's da? Ja, über Einsteiger... Systeme. Ich kann mich an nichts erinnern. Wo wir als Fanboys ja nicht unbedingt betitelt wurden, aber es schimmerte doch heraus. Ja, also die Meinung war, man kann ja diesen Einstieg mit jedem System machen, hatten einige gemeint. Wobei das ja durchaus so ist. Das hättest du mit jedem System machen können. Aber natürlich, sobald die Frage hinterher kam, wo kann ich das denn kaufen, ne? Hättest du ihm sagen sollen, ja, das gibt's nur auf Englisch und auch nur für 20 Jahren, das wäre eine schöne Antwort gewesen. Ja, okay, das war jetzt bei der... Gut, man kann auch mit Pathfinder natürlich, es gibt ja auch die Pathfinder Einstiegsbox, auch da kann man natürlich Neulinge ranziehen. Die Pathfinder Einsteigerbox ist ganz fantastisch, aber... Du darfst jetzt das Aber ausführen. ja, also ich hatte bei dieser Spielrunde als Vergleichsbeispiel ja auch das Pathfinder-Regelwerk mit dabei. Natürlich macht das erstmal optisch einen ganz anderen Eindruck als Dungeons Slayers. Das ist natürlich vollkommen klar, weil der Paizo als dicker Verlag da steckt. Aber es war natürlich, was erstmal das ausschlaggebende Negativkriterium war, war die Aussage, oh Gott, das muss ich alles können. Mhm. 500 Seiten, gut, davon sind dann 30, 40 Spielleiterhinweise. Du hast ja gerade selber auf das Pathfinder Einsteigerbox hingewiesen, die ist natürlich viel dünner, aber eben ist das nur zum Einstieg da, du hast noch irgendwie 4 Abenteuer online, irgendwann bist du mit denen allen durch und dann kommt aber das große Regelwerk. Ich finde Pathfinder, man sieht das sehr gut an einem anderen Neuling, der über die S, genauer gesagt über Brick Slayers gewonnen wurde. Und ich weiß nicht, ob er 2 oder 3 Systeme schon mittlerweile selbst geschrieben hat. Ist 2 Jahre dabei, großartig. Jedenfalls erst 13. 13 und hat jetzt Pathfinder entdeckt und so nach 2 Jahren, das ist jetzt genau das Richtige für ihn, hat man jedenfalls den Eindruck. Begeistert dabei bei beiden Systemen. Und noch großartiger ist ja, dass er genau an demselben Tag, wo du der quasi Neulinge rekrutiert hast, er zufällig auch 8 Neulinge rekrutiert hat. Großartig. 8 in der Zahl, ja. Und zwar auch mit Dungeons Slayers. Richtig. Ja, und ich kann mich noch erinnern, das war das war das Sommerfest der Volksmusik. So ähnlich. Ja, das Sommerfest des Heim war das in Wolfsburg, ja. Genau. Und mit dem Einsteigerding. Richtig. Und ich glaube, der Eyecatcher war einfach deine mit Lego aufgebaute Burg. Ich kann nur sagen, dieses Jahr habe ich habe Lego Worge. Worge, da können Leute drauf reiten, auf Wölfen. Geil. Das ist so geil. Ah, und ich habe Zyklopen. Ich wollte noch kurz hierauf hinaus. Also ich habe mir Zettel gemacht, damit auch mal zu Wort kommst. Um auch noch mal zu richtig, bevor ich überrannt werde. Da stand auch irgendwie in der Kritik nicht, dass wir talkig würden, sondern dass ich talkig wäre. Vielleicht ist da mehr dran als. Ja, ich kann ja mal nur Ja und Abend sagen. Vielleicht fällt das einfach auch negativ auf. Ja. An der Stelle. Also wenn sie dich besser kennen würden, würde es positiv auffallen. Aber bitte führe aus. Ja. Slay of Thrones hat zu tun mit der offiziellen Kampagnenbox von Dungeon Slayers, der Kaera Box. Die Kampagnenbox, klar, beschreibt natürlich erst einmal in allen Ausmaßen die Welt, in der Dungeon Slayers nun spielt. Das ist ja die offizielle Kampagnenbox. Und Slay of Thrones ist ein Paradebeispiel dessen, was Fans auf die Beine stellen können für ein Rollenspiel. Ich habe es mir in dem Fall noch nicht angeguckt, aber muss trotzdem sagen, Wahnsinn. Ich habe nur mal das Layout gesehen, das sieht ja richtig. Sehr gut aus. Genauso dachte ich dann letzten Endes auch. Also es geht ja darum, dass in der offiziellen Kampagnenbox gibt es also das Land Hellweit. Ja. Das ist also ein im Norden gelegenes Land und unterm Strich handelt es sich dabei also um ja ein Abbild des klassischen Englands. Schrägstrich der skandinavischen Länder. Also es Schrägstrich der sieben Königreiche. Es geht also da leben die klassischen Nordländer, wie wir sie jetzt als Dänen, Wikinger kennen, ja. Aber entsprechend auch klassische adlige Völker, wie man sie nun aus dem geschichtlichen England kennt. Es geht also thematisch darum, dass das Volk der Kaid, das sind also in der Kaera-Welt quasi die Japaner, Asiaten, Chinesen, eher Japaner. Kaid oder Kaid, wenn man auch. Kaid, ja, also wie man sie im Objekt ausspricht. Hat Res Milon gespielt, der hat in der Ecke sein Abenteuer. Er hat keinen gesagt. Okay. Und er ist DSL. Er ist DS-Redakteur. Er muss es wissen. Er muss es wissen, natürlich. Wenn einer weiß, dann. Der hätte ein sehr schönes Abenteuer in der Ecke geschrieben. Okay. Also. So, und diese Kite haben also den Thronplatz der Hellweiter eingenommen. Also, das ist quasi eine Insel. Und dort werden also regelmäßig die Krönungen immer durchgeführt der Könige. Und die Kite haben nun diese Insel eingenommen und das Land Hellweit ist nun komplett zerstritten, weil es nicht weiß, wer nun den König stellen soll. Ja. Dadurch, dass nun dieser Krönungsplatz eingenommen wurde, hat also keiner jetzt eine Ahnung, wer nun den nächsten König stellen soll. Und darum geht es also letzten Endes in dieser ganzen Kampagne oder in diesem Szenario, in der Spieler einsteigen kann. Und du wolltest bestimmt auch Altum to Vote erwähnen. Das ist quasi die Vogelaktion. Auch noch. Ja, richtig. Dazu komme ich dann noch. Ich muss ganz kurz für den Greifen, für Karnos! Nur damit du weißt, was ich regelmäßig wähle. Ah, ich verstehe. Alles klar. Das sind übrigens die Schwarzmagier, schändlicherweise. Wir wollen nur Gutes für die anderen. Ja, weil greifende Wappen ist ja immer gut. Das, ich finde, das ist auch so ein hübsches Wappen. Also ja. Das muss man einfach unterstützen. Das stimmt. So, ja, also Hellweit ist nun aufgeteilt in vier Arltümer. Sprich, es gibt also vier Völker oder vier Volksstämme der Menschen, die dieses Hellweit beherrschen. Vier Völker. Fahlstepper unter anderem. Genau. Und die bekriegen sich untereinander. Könnten theoretisch das mächtigste Land auf Kaera darstellen, aber weil sie sich nun untereinander in den Haaren liegen, schwächen sie sich immer regelmäßig gegenseitig. Und Slay of Thrones? Slay of Thrones? Nee, sozusagen. Altum to Vote. Altum to Vote. Ist nur eine extrem interessante Entwicklung, denn der geneigte Spieler kann also tatsächlich direkt Einfluss darauf nehmen, welches Aaltum die Macht in Hellweit übernehmen soll. Ja. Indem er auf der Dungeon Slayers Homepage einfach nur einen Klick macht. Ja, und zwar bei Carlos. Und damit wählen kann, ob er nun sein Aaltum mit Geldern unterstützen soll, mit Militärmacht unterstützen soll. Also es ist im Prinzip ja einfach nur eine ich kann Auswahl von mehreren Punkten. Mitglied des DS-Forums, dass zumindest die Carlos hat auch eine geheime schwarze Liste, wo Informationen geschickt werden, wo draufgeklickt wird. Bis der Feind gefallen ist. Ich schätze aber, die anderen haben das genauso. Vermutlich. Vorteile, wenn sie immer alle haben. Es macht aber allein schon Spaß, sich zu besprechen und dann. Ich hätte wahrscheinlich zu viel ausgeplaudert und jetzt kommt so ein großer Schlag gegen. Aber gegen Carlos, ja. Genau. Vielleicht gibt es ja genug Hörer, die sich erbarmen und auch mal draufklicken. Ja, aber wie nun Ingo hier schön ausführt, genau das macht Dungeon Slayers einfach so einzigartig im deutschsprachigen Raum. Ganz einfache Idee, ganz, ganz billige, simpler Gedanke, aber macht sowas von viel Spaß. Ja. Und ich habe mir neulich einen Kühlschrank gekauft. Jetzt bin ich aber auf den Bogen. Jetzt bin ich auf den Bogen. Dazu habe ich meine, weil du nicht verfügbar warst hauptsächlich, habe ich meine Pestwander-Jungs angerufen. Genau, mit dem Tag vorher Pestwander gespielt, habe ich gefragt, ob sie nicht morgen Zeit hätten. Kühlschrank tragen. Naja, jedenfalls, sie hatten. Haben wir uns da getroffen, Marial, und fragen so, ja, wie ist denn das eigentlich mit dem Blablabla, Altum to Vote? Wir hatten da und wie ist denn das? So, ja, du hast doch da mal vor 2 Monaten was rumgeschickt. Wir klicken da seitdem jeden Tag 3-mal drauf. Und das ist ja total geil. Und dann ist die zweite Phase begonnen, haben sie, oh, und das und dies. Also auch die waren Feuer und Flamme, total geil, überhaupt nicht mit gerechnet. Ja, und das ist halt wirklich, sobald man die Spieler ja wirklich einbindet ins aktive Geschehen, kann man sie auch binden und fesseln. Und das ist einfach das, was wirklich, wo auch ich sage, ja, Wahnsinn. Also wie gesagt, Dungeon Slayers vom Setting her ist ausgelutscht. Die Story, die Regeln, okay, sind schön einfach, haben aber auch andere Fantasy Systeme. Ist nie ausgelutscht. Im Quadrat. Aber einfach die Quadrate sind ausgelutscht, aber... Aber die Kundenbindung... Es gibt eine neuartige Viereckform, die noch nicht ausgelutscht Richtig. Ist. Quasi. Die Kundenbindung ist großartig. Die Kundenbindung, wie das wirklich so durchgeführt wird, finde ich so genial. Ich muss mich da wirklich als Fanboy outen. Also die machen das wirklich großartig und toll. Also das muss man denen wirklich, das muss man Uhrwerk Verlag einfach lassen, dass sie wirklich auch die Fans so unterstützen und Christian kenne ich da auch wirklich. Genau, also ich würde erstmal, bevor ich den Hut vor dem Uhrwerk Verlag ziehe, der auch zu ziehen ist, das ist richtig. Aber erstmal 3-mal den Hut vor Christian Kennig ziehen. Dann 2-mal den Hut vor den Fans. Dann würde ich ihn einmal vom Uhrwerk Verlag ziehen. Naja, aber wie gesagt, also das allein aber auch die Masse. Also ich muss sagen, bei der Slay, dem Fenster für Dungeon Slayers, an dem ich nicht ganz unbeteiligt bin, ich erinnere mich noch an einige Ausgaben der Greifenklaue. Wo denn tatsächlich mal endlich irgendein anderer Autor, außer ich, es schaffte, einen Artikel abzugeben, außer dir und mir natürlich, mal schaffte, einen Artikel abzugeben, nachdem man ein halbes Jahr drum gebettelt hatte. Bei der Slay Nummer 1 war das so, die sollte ja 12 Seiten lang werden, was nicht viel ist. Aber wir wurden so mit Artikeln überschüttet, dass wir schon sagen mussten, also Wahnsinn. Und jetzt auch die Nummer, als dann die Nummer 1 so durch war und dann, ja, und wir können jetzt schon für die Nummer 2 sammeln, wieder 10 Leute, die 15 verschiedene Artikel schreiben wollten. Großartig. Ja. Und das auch machen vor allen Dingen. Das ist ja das Entscheidende. Richtig, wenn ich immer dieses Gelaber höre. Ja, man hätte und könnte und sollte und würde und... Alter Schwede, wer hat denn hier überhaupt diese Wortform erfunden? Ja, man muss ja auch mal tun. Das ist doch... Also... Ja. Das ist der entscheidende Unterschied. Und gut, in der Mangelung der Kenntnis anderer Einstiegs-Rollenspielsysteme bleibt mir letzten Endes mit anderes Längers, aber ich möchte auch kein anderes, ganz ehrlich. Weil einfach, weil die Basis so breit ist, ja, das die ist, Unterstützung das ist so ein, groß ein ist. Ein enormer Vorteil, dass du zum Beispiel Sachen da hast, da kannst du Fanwerk runterrufen, was weiß ich, dann Krieger oder Speer, da steht dann genau, welche Talente kann ich auf der ersten Stufe, auf der vierten Stufe nehmen, übersichtlich auf einer Seite. Ja, das ist schon mal für Neuling, oder das, deswegen habe ich ja Dungeon Slayer auch von Dardana gewählt, weil man da innerhalb von 10 Minuten neue Charaktere machen kann, zack, losspielen, fertig. Richtig. Ja, das klar macht Pathfinder, ich meine, ich spiele mehr Pathfinder als Dungeon Slayers, aber Pathfinder, da dauert so ein Charakter machen nun mal länger. Das ist auch das Schöne an Pathfinder. Das ist ja, da habe ich dann von mir aus viel taktischere Situationen. Oder auch Golarion ist ganz anders als Kaira, aber trotzdem hat beides seinen Reiz. Und zum Einstieg, da muss mir immer klar sein, was ich da wähle und warum ich das wähle. Ich möchte ja nicht erstmal, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist doch, wenn ich Rollenspiel ausprobieren möchte, mir wird erstmal 3 Stunden erzählt, wie ich meinen Charakter bauen muss und kann, wie das System funktioniert und so weiter. Und dann wird losgespielt und dann so, oh, wir haben noch 1 Stunde Zeit. Wer möchte seinen Charakter in der Taverne Bier oder Wein trinken? Okay, fertig, das war's. Und solche Runden habe ich schon erlebt. Ja, das wollen wir mal festhalten. Deswegen ist es total geil, neben vorbereiteten Charakteren, die Möglichkeit gibt es auch, nicht unterschlagen, aber... Ich würde Bier nehmen. Was? Ich würde Bier nehmen. Das steht auch neben dir. Oder wie? Es geht um die Charaktererschaffung. Also ich würde Bier nehmen. Ach so. Ja, vielleicht sollst du auch mal ein neues Bier nehmen. Das versteht man deine Witzchen besser. Aber ja, jedenfalls bin ich stehen geblieben bei Dungeons Slayers 5 Minuten Charaktere machen. Großartig. Ja, also zum Anleckern, sage ich mal, ist es natürlich bestens geeignet. Also ich kann ja nicht garantieren, natürlich, dass der Junge, mit dem ich dann gespielt habe, dass er nicht in 2 Jahren sagt, Dungeon ist mir jetzt zu öde. Ja, das ist ja auch gar nicht schlimm. Nee, eben. Ah, das ist ja genau das, was ein Einsteigersystem ja leisten muss. Es genau muss sich ja rein katapultieren in diese Nerdwelt, dass du da nie wieder rausfindest. Und wenn ein Cthulhu an deinen Wänden hängt, erst dann ist das Ziel erreicht. Das wollen wir hier festhalten. Also, anders darf das nicht funktionieren. Ja, und dafür ist Dungeon Slayers so wirklich optimal. Ich möchte keine DSA-Landkarten als Poster an den Wänden sehen. Nicht noch einmal. Da muss ich kurz nach Hause. du auch. Kenne ich jetzt schon 2, die das haben. Nein, ich habe keine DSA-Landkarte. Drachen und Cthulhu an den Wänden. Danke. Ja. Also, Alt und the Vote. Um da nochmal den Bogen zu schlagen, zurückzukommen. Ja, also, dass den Spieler da wirklich aktiv am Geschehen teilhaben, oder das heißt, den Spieler an sich daran teilhaben zu lassen, ist ein geschickter oder ein sehr einfacher, aber sehr geschickter Schachzug, ja, weil das gerade im deutschsprachigen Raum ja wirklich nur nicht viele machen. DSA. Ja, DSA macht das ja mit seinem Metaplot schon. Wie weit jetzt die Spielerbeteiligung reicht, kann man streiten. Das Geschickte aber bei Dungeon Slayers ist, es ist auf eine Region begrenzt. Das heißt, du kannst in allen anderen Regionen immer noch tun, was du willst. Ohne irgendwie in irgendwas einzugreifen. Auch der Metaplot, es ist ja kein Metaplot, das ist einfach nur ein Forenspiel. Das ist alles sehr seicht. Also, richtig. Also die Region so ist ja auch nicht groß. Also es hat letzten genau, Endes auf den Rest der Welt ja keine Auswirkung. Ja, genau. Es hat wirklich nur Auswirkungen auf das Land. Das ist das Geschickte, ganz genau. Ja, was da geht und mehr letzten Endes nicht. Ja, und Slay of Thrones ist quasi jetzt ein Quellenbuch, oder? Genau, ja. Also es beschreibt die ganzen die Altümer nochmal. Es gibt halt da Kartenwerk mit dazu. Das wurde nachgeschoben, ja, großartig. Genau, es gibt halt noch Charaktere, die man da noch spielen kann, also, beziehungsweise Besonderheiten für Charaktere, die man da halt noch spielen kann. Also ja, ein Quellenbuch letzten Endes. Aber wie gesagt, es ist halt ein Fanwerk und dafür extrem geil aufgemacht, ja. viel Input. Wobei es auch mit Windland zum Beispiel oder diesem Wüsten... Ding gibt es auch andere sehr coole Fanwerke. Das noch am Rande erwähnt. Ja, es gibt es, klar, ist, es gibt das Fantastische. Es gibt nur eins, es gibt davon Dutzend. Unglaublich. Ja. Und gerade ist ja ein Feuerwerk an Fanwerken in Sachen Abenteuer ausgebrochen. Ne? Sind schon seit längerem diese 20 Abenteuer, die offiziellen der Dungeon to Go-Reihe. Genau. Online. Und jetzt, zack, kommen da 5 Fanwerke innerhalb eines Monats, 5 Fanwerk-Abenteuer. Und ich werde von diversen Leuten schon gefragt, ja, lektorier mal wieder eins. Ja, das ist auch im Prinzip ein wirklich sehr gutes Argument für angehende Spielleiter, die vielleicht noch kein Spiel geleitet haben, dass man sagen kann, guck doch mal auf Dungeons.de, lad dir so ein Abenteuer runter, das ist 2 Seiten lang, vielleicht auch 3 und los geht's. Ja. Also man muss natürlich immer sagen, das ist zum Beispiel eine Kritik an Destiny Beginners, dass da quasi, die sind die Abenteuer auch zweiseitig, dass du dadurch quasi, wenn du wirklich Einsteiger bist, der das erste oder vielleicht das zweite Mal macht, dadurch nicht genau weißt, wie kriege ich aus dieser Essenz, die da quasi in 2 Seiten gebannt wurde, wirklich ein Abenteuer raus. Das ist natürlich einfach, wenn ich da 46 Seiten vor mir habe, wo genau steht, wenn die Spieler dann, ja, das ist quasi, aber bei Dungeon Slayers hast du ja eben das Tutorial, was du bei Höhle der Schatten quasi hast, gibt es auch online. Das heißt, das ist sehr gut nachzuvollziehen, wie man halt sein erstes Abenteuer gestalten kann. Das finde ich so großartig mit diesen, dass da genau aufgezeigt wird, welche Möglichkeiten der Spielleiter hat, wenn die Spieler plötzlich was Unerwartetes machen. Dass man da eben nicht sagt, nein! Richtig. Ich ja nicht. Sondern, dass man darauf eingeht und ja, was man da halt für Möglichkeiten hat. Das ist für einen jungen Spielleiter, glaube ich, ganz wichtig. Richtig. An die Hand genommen zu werden. Also es muss nachvollziehbar einfach sein, auch für denjenigen, der das das erste Mal wirklich macht. Ne? Bei Destiny Beginners gibt es auch ein Spielbeispiel, das natürlich schon, aber es ist halt die Frage, ob danach das nicht so sehr ins kalte Wasser geworfen ist. Und das System hat noch, das hatte ich ja, wir haben ja auch die Einstiegssystem-Episode Nummer 10, kann man nochmal verlinken, sprechen wir ausführlich über die Systeme. Es hat halt noch eine freie Komponente, dass du halt jeder kann, also der Magier kann sozusagen sein, ich weiß nicht was, Intelligenz plus Magie, also als Trick, der kann da Tricks machen. Der geschickte Dieb kann aber genauso sagen, Geschicklichkeitstricks machen. Ja? Die muss man halt immer neu definieren. Das ist eine sehr coole, kreative Komponente, ist mir aber, glaube ich, für, wenn ich halt, also ich will ja, dass quasi der 12-Jährige, der jetzt einmal gespielt hat, dass der anschließend in der Lage ist, das selber mit seinen Freunden zu spielen. Und das halte ich noch zu hoch für, oder nicht für jeden geeignet. Sagen wir es so, es gibt auf jeden Fall 12-Jährige, die damit bestens klar kämen. Aber es gibt eben auch genug, bei denen das nicht so ist. Richtig, also verallgemeinern, klar kann man es ja nicht. Ja. Und ich kann ja bei Dungeon Slayers kann ich ja wählen, spiele ich jetzt erstmal nach den normalen Regeln. So, also nach den Basisbox-Regeln. Und wenn da jetzt jemand Blut geleckt hat, dann kann man immer sagen. Kulturtalente draufsetzen. Genau, dann kann man sagen, okay, dann lassen wir jetzt nach den Karriere-Box-Regeln spielen. Und vor allen Dingen, du hast so drauf. Viele kleine Regeldetails im Forum, zum Beispiel mit den Mischklassen. Ganz einfach geregelt. Blutlinie, super, super, super gute Idee von der Drop. Die muss auch einen Podcast machen. Nicht so viel labern wie wir. Die sind weniger talkig als wir, vermutlich. Richtig. Berichten mehr die harten Fakten. Ja. Schließen wir dann das Slayers ab und kommen zu Pathfinder. Ja. In dem anderen Rollenspiel in meinem Leben. Nein, ich habe noch ein paar mehr in meinem Leben, so ist das nicht. Ja, jedenfalls Kingmaker muss man natürlich noch erwähnen, wenn es um das Thema Ritter geht. Ich leite gerade Kingmaker und es ist geil. Ja, das Altum to Vote, beziehungsweise das Setting dahinter, daran mehr oder weniger ja angelehnt ist. Kingmaker. Also nicht ganz im Detail so, aber ja zumindest inhaltlich, dass man ja entscheiden kann, oder dass man selber aktiv ja teilnehmen kann an Entscheidungsfindungen. Wer ist jetzt hier die treibende Kraft? Was steckt dahinter? So habe ich das ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen, oder ist was dran? Ja. Ja, also Kingmaker ist, glaube ich, ein, obwohl das Prinzip ja altbekannt ist, oder altbekannte Prinzipien hier verbunden werden, nämlich die Sandbox sozusagen mit Birthright. jedenfalls ein bisschen. Trotzdem etwas, was sehr viel wieder beeinflusst hat. Unter anderem auch mich, als ich Frostriss geschrieben habe, für die Slay Nummer 1. Aber jedenfalls Kingmaker, ja, also ein Abenteuerpfad von Pathfinder, in dem man innerhalb von 6 Bänden sozusagen vom einfachen Abenteurer zum König eines Reiches wird. Und möglicherweise auch zum Ritter. Möglicherweise. Vom König zum Ritter. Ja. Vom König zum Ritter, ja. Welche Degradierung. Ja, aber jedenfalls, wenn das jetzt etwas allgemeiner auslegt, ist das natürlich genau das, was schon D&D von Anfang an ausgemacht hatte, in seiner allerersten Edition, dass du quasi als die Heldengenese, die Heldenreise quasi, dass du von Zero to Hero, ich könnte noch ein paar bringen. Bitte nicht. Before you walk, you have to crawl. Es kommt noch, jetzt musst du natürlich noch bringen, Heroes. Heroes were made, not born. So, ja. Ja, danke, haben wir das auch abgehakt. Jedenfalls, genau, diese Entwicklung des Helden. Damals symbolisiert durch die Namensstufe, die ja dann auch dazu führte, dass man sich eine Burg kaufen konnte oder so, ja, und oder langsam diese Herrschaftsstrukturen wechselte. Zorn hat da mal Wunderbares zugeschrieben, aber jedenfalls, der Kingmaker Abenteuerpfad, sag ich mal, greift das auf. Man fängt damit an, wie bei meinem allerersten Rollenspielabenteuer. Möchtest du wissen, welches es war? Ich glaube, ich weiß es. Oh, bitte. Nee. Schade. Es war die Orkland-Trilogie. Ach so. Eins derjenigen Bücher, die, als ich sie vor kurzem nochmal las, leider aus dem Fenster flogen. Damals jedenfalls großartig. Jedenfalls bei Kingmaker sollst du das Land kartografieren, wie eben auch bei der Orkland-Trilogie. Und was eine hätte wunderbare Sandbox sein können, wenn man aber als Spielleiter dann mal später reinguckt, feststellt, sie nie gewesen ist. Eine Enttäuschung. Eine echte Enttäuschung. Ich glaube, das Ding muss irgendjemand nochmal schreiben. Also mein offizieller Aufruf und Bitte an Ulysses, die Orkland-Trilogie nochmal schreiben, als Sandbox. Guckt euch vorher Kingmaker an. Guckt euch Kingmaker vorher 5-mal an. Und dann die, wenn ihr irgendwie die alten Autoren nochmal finden könnt, verprügelt sie. Also jedenfalls, zurück zu Kingmaker. Ja. Man soll im Namen die quasi in wildes Land reisen für ein Königreich, was quasi dieses hofft, die Banditen dort vertreiben zu können und dass die Händler da besser durchreisen können und vielleicht diese Gebiete ans eigene Reich anschließen zu können. Jedenfalls schließt es mal einer Expedition angehörig, die halt das Land kartografiert, sichert und erforscht. Und das ist erstmal total großartig. Ja? Ja. Du ziehst da von Hex zu Hex. Und das ist, dann hast du halt auf jedem Hex sind Sachen, die du ganz normal entdecken kannst, welche die du, wenn du ein bisschen Glück hast, entdecken kannst. Und gibt natürlich auch Zufallsbegegnungen und das Ganze ergibt eine wunderbare Mischung aus Abenteuer, die auch teilweise herrlich aufeinander aufbaut durch durch zufällig ausgewürfelt, aber dann passt das so hervorragend zueinander, dass es einfach ineinander greift. Großartig. Ja. Ja, und im zweiten Teil wird dann tatsächlich auch ein Königreich gegründet und ist hoffentlich groß gemacht. Ja, also ein ganz hervorragender Abenteuerpfad. Ja, es schwärmen ja sehr viele davon. Ja. Ja, das stimmt. Gibt auch welche, die im Nachhinein ordentlich Kritik üben, das wollen wir auch nicht verhehlen, aber ich glaube, für Leute, die bisher eine seltene Sandbox gespielt haben, also es ist schon eine Sandbox, wo man ein bisschen an der Hand geführt wird, klar, sie hat auch eine gewisse Struktur, gibt Sandboxen, die haben diese nicht, aber trotzdem ist sie sehr gelungen. Punkte. Aus Ende. Ja. Ja, ich hätte es ja gern gespielt, aber gespielt? gespült. Ja. Du wärst auch durchaus willkommen gewesen, so ist das. Die Freizeit, die du dein Arbeitgeber dir zur Verfügung stellt, ist nur manchmal etwas knapp bemessen. Ja, das ist allerdings richtig. Ja, ich glaube, wir haben länger geplaudert, als wir wollten. Auch über Dungeon Slayers mehr geschwärmt, als wir das... ich habe das Gefühl, das wird jetzt auch nachteilig ausgelegt, aber... Naja, ich werde natürlich diese Episode in erster Linie in der Dungeon Slayers Community verlinken. Da wird das hoch gelobt werden, denke ich. Ich habe an vielen Systemen oder an einigen Systemen ja schon mitarbeiten dürfen. An Dungeon Slayers bisher nur auf Fanbasis, aber trotzdem würde ich mich doch dazu klar bekennen, dass ich ein Dungeon Slayers Fanboy bin. Im positivsten Sinne, den es gibt. Oder auch im negativsten Sinne. Das ist mir ganz egal. Ja. Mike, gutes Dank. Auch, ja. Zum Glück schneidest du diese Episode. So, ja, damit verabschieden wir uns in die Pause. Und nach der Pause hört ihr mich zusammen mit Bangrim alias Mike über Hahnmaster plaudern. Oh, ich hab so einen Hahn dran. Bis nachher. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen. Hela, willkommen zurück aus der Werbepause. Jetzt geht's weiter mit... Mit mir, mit Bandgang. Jawohl. Nochmal ganz kurz wollen wir auf die Neuigkeiten der RBC eingehen. Das wäre zum einen, oder das, was ich mir auf jeden Fall kaufen werde, du hast es ja wohl auch schon bestellt, Fiasco. Ja, die deutsche Übersetzung. Die ist auf Deutsch übersetzt worden, erscheint zur RPC. Genau, das Buch kostet wohl 20 Euro. Und für 3 Euro gibt es dann nochmal Spielpläne dazu. Und genau. Ich glaube, man klärt gerade ab, ob es überhaupt möglich ist, aber ich glaube, die Vorbesteller kriegen dann nachträglich, falls es klappt, noch die PDF. Dazu, falls man so einen Bundle machen kann, das... Genau, so wurde es gesagt. Das ist noch nicht da. Genau, also wird auch als PDF auch noch erscheinen, das genau. Auf jeden Fall. Genau, das Ganze ist spielleiterlos, erinnert ein klein bisschen an Western City, ist aber doch anders genug, sage ich mal, und hat vor allen Dingen sehr viele Settings und ist da sehr spezifisch, also... Und genau, das Ganze spielt sich tatsächlich wie ein Coen-Film. Ja, und es ist halt auf jeden Fall kein Kampagnenspiel. Kein Kampagnenspiel, es ist ein Einmalspiel, genau. Ja, für 3 bis 5 Spieler, glaube ich, maximal. Und auch, dass man es in der Zeit von 3 bis 4 Stunden schon mal mit schafft. Achim von Pi Halbe und den ausgespielten Leuten auch von Nordcon gespielt, hat sehr viel Spaß gemacht. Das war dann in einem Western-Setting. Aber es gibt halt bestimmt 10. Es gibt ja ganz 10. viele Playsets irgendwie. Ja, also ja, ein paar hat 3W20 schon übersetzt. Ja. Ja. Ansonsten hat auch noch ausgespielt eine hervorragende Fiasko-Episode, wo sie das mal eine Runde spielen und die Runde mitgeschnitten haben. Gut, ja, außerdem Splittermond. Ein Schnellstartheft wird erscheinen. Genau, und. Ja, und höchstwahrscheinlich haben wir dann auch in Kürze noch eine Episode online mit, ja, mit Chris Gosser, unser als Interviewpartner, der dann nochmal ein bisschen ausführlicher für unsere Hörer Splittermond vorstellt und auch sich unseren Fragen stellen muss. Ja, ganz genau. Ja, außerdem sehr schnell sind gewesen Pegasus. Nämlich bei Shadowrun 5, die haben auch die Schnellstartregeln am Start und das noch vor den englischsprachigen, also das ist fix. Genau, die sollen ich erst. Ich habe bei der Ankündigung erst gedacht, kommt der englische, aber der kommt erst in einem Monat, also zum VFG-Day dann. Genau. Jawohl, also Pegasus sehr auf Zack, Respekt. Ich habe mir auch neulich irgendwie einen Batzen Shadowrun 4 Sachen geholt. Die werden ja günstig derzeit rausgehauen. Ich glaube, nur noch, manche kosten nur noch, wenn ich in mein Regal gucke, glaube ich, Unterwelten irgendwie 9 Euro oder so. Ja, ich habe irgendwie bei ins Shop zugeschlagen, die machen immer gute Preise. Ja. Und alles nagelneu, sehr schön, wenn man noch was nachlesen will oder so. Und dann noch ein Schnellstarter, nicht kostenlos. Nämlich Game of Thrones. Lied von Eis und Feuer, oder heißt es überhaupt auf Deutsch? Ja, glaube ich. Ja. Glaub, ne? Ja, da bin ich mal sehr gespannt der drauf. Der Winternaht. Der Winternaht, genau. Ich lese es gerade, die deutschen Bände. Beim deutschen Band 4 bin ich jetzt, weil ich es unbedingt lesen wollte, bevor ich jetzt die Staffel 2 gucke. Ich muss auch nochmal anfangen zu lesen, also komplett. Hast du es noch gar nicht gelesen oder hattest du es schon gelesen? Ich habe es also ein bisschen angelesen, den ersten Band, der ist aber noch nicht wirklich fertig. Was hast du geschaut? Gar nichts. Gar nichts. Achso, gar okay. Nichts. Dann, ja, gut, ich habe die Blu-ray liegt hier irgendwo ja. Mittlerweile, aber. Ja, ich glaube, würde ich es erst schauen und dann lesen wollen, dann wäre mir das zu langweilig. Aber, also, was heißt zu langweilig nicht, aber es ist dann doch sehr ähnlich, jedenfalls in der ersten Staffel gewesen. Klar, es ist immer ein anderes Fokus, als wenn man etwas sieht und liest, aber trotzdem, das war doch sehr nah am Buch dran. Naja, genau, das sind die vier. Ach, Contact, den Spieler hat er schon mal, haben wir noch. Genau, dann haben wir fünf Neuheiten. Eigentlich mittlerweile sehr wenig. Also ich bin gespannt, wie sich die RPC dieses Jahr entwickelt. Die, die den Podcast abgeholt haben auf RPC, haben es ja live mitgekriegt. Ja. Und ja, das wird sicherlich noch eine Nachlese geben. Ja, Thema Burgen, genau. Du bist ja ein Fan oder ein Spieler von Harnmaster. Ja, in der Tat. Einer der wenigen. Einer der wenigen, ja. Genau, daher gibt es auf jeden Fall auch noch ein spezielles Buch, was du vorstellen willst. Genau, das Buch der Burgen. Jawohl. In dem nicht nur 8 Burgen quasi vorgestellt werden, sondern auch das Umland direkt, also quasi das ganze Feudalgebiet irgendwie, was zum Burgkern dazugehört, wird hier relativ detailliert beschrieben. Und für jeden, der irgendwie, glaube ich, vorhat, etwas in diese Richtung zu leiten, ja, ist das ein Low Fantasy, sag ich mal, mittelalterlich. Kein, es ist ein tolles Buch. Und vor allen Dingen, es ist auf Deutsch erschienen. Es ist auf Deutsch erschienen. Zeit. Und auf eBay kriegt man das für ja, ein paar Euro. Paar also Euro. Unter 10, weit unter 10. Hm. Wenn es mal wieder online ist, wahrscheinlich. Ja, also es ist aber relativ. Häufig. Auch Toten der Winter ist auch relativ ja, häufig. Ja. Das wird ja auch als Abenteurer hoch gelobt. Wird auch hoch gelobt, ja. Ist auch wirklich, also ja, vom ersten Anlesen war es nicht schlecht. Kommen wir nochmal zu den Besonderheiten von Harnmaster. Soweit ich jetzt weiß, ist es quasi ein sehr mittelalterlich geprägtes Spiel, zugleich auch sehr simulistisch. Also man hat sehr viele. Man hat viele Fertigkeiten in sehr, sehr viele Richtungen. Ist alles sehr, sehr detailliert. Also. Auch das spiegelt sich aber auch in den Beschreibungen der Spielwelt wieder, die auch keine unwichtigen Details jetzt unbedingt einbauen, aber für Sachen, die vielleicht für einen Ritter wichtig sind, die Heraldik ist wunderbar herausgearbeitet. Ja. Und das ist überhaupt die Frage, was spielt man denn bei Harnmaster? Spielt man da immer Ritter oder spielt man da Bürger des. Es kommt darauf an, welche Charaktererscheinung ja, man nimmt. Klar, ja, klar. Also, weil ich glaube, bei der Würfelbasierten ist es sehr wahrscheinlich, dass man irgendwie als Bauer oder ähnliches startet. Ja. Und dann kannst du halt auch, wenn du. Es gibt auch eine Punktebasierte, davon ab. Ja. Wir hatten eine Apothekerin dabei. Wir haben. Ich spiele Magier okay, als also schon sehr, sehr selten, was selten vorkommt. Und dann haben wir einen Ritter gehabt, der ist mittlerweile ausgestiegen. Dann haben wir einen Barbaren, einen Wilden quasi noch dabei und so einen Straßenjungen quasi. Ja. Mit was befassen sich denn eure Abenteuer? Also ist das. Wir spielen ja relativ regelmäßig. Ja. Das ist meine regelmäßigste Runde. Also, von den Abenteuern her ist das halt relativ bunt, würde ich sagen. Also bevor ich in die Runde eingestiegen war, hatten sie in der Tat ein klassisches Ritterturnier, ja, wo dann der Mitspieler der Gruppe, der den Ritter gespielt hat, auch teilgenommen hat. Ein anderer Mitspieler ist halt quasi sein Knappe und hat sich um das Pferd gekümmert und alles andere und hat nebenbei ein paar Damengeschichten. Ja. Unser Dieb hat da quasi dann Wetten abgeschlossen und da ein bisschen. Danach haben wir ein bisschen was mit der Kirche zu tun bekommen. Genau, also insgesamt kann man sich die Welt auf jeden Fall mittelalterlich geprägt vorstellen und auch in diese Richtung gehen halt die Abenteuer, nicht die typischen, was man bei AD&D oder von DSA spielt, sondern... Ja, es hat halt auch so ein... Wir sind halt derzeit zum Beispiel bei den Zwergen mit einer Karawane hingereist. Das hat halt nochmal so einen ganz anderen Sense of Wonder irgendwie, dass weil in anderen Settings hast du halt häufig Zwergen und da ist es halt im Leben zurückgezogen. Es gibt dann halt zwar mehrfach pro Jahr irgendwie Karawanen, die hinreisen, aber das ist jetzt nichts, was man da irgendwie alltäglich macht. Und das ist dann nochmal so was ganz anderes und das ist auch wunderbar ausgearbeitet und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht bisher, da sich rumzutreiben. Ja. Ich selbst kenne noch Ascalon, auch das war ein deutsches Rollenspiel. Kamen, glaube ich, noch insgesamt zwei Bücher raus von Inquisitionspress, hieß das, glaube ich. Mhm. Die haben das mal auf dem Conventus Linus in Braunschweig vorgestellt. Hab eine Runde beim Autor gespielt, war sehr nett. Das ist eigentlich nicht vom Inhalt eigentlich Harmaster sehr ähnlich, also von der Welt, sage ich mal, wobei die ist noch mittelalterlicher geprägt. Also es gibt Magie gibt es zumindest theoretisch, aber es gibt keine Regeln dafür. Okay. Da spielte man quasi auch eine Schar von Bauern, die vielleicht was auf dem nächsten Markt verkaufen will und da quasi hinreist und dann von Strauchdieben gefangen wird. Das war, glaube ich, das Abenteuer, das sich dann befreien musste. Also so sehr bodenständige Abenteuer. Und halt die Idee von Ascalon ist, dass sie eine sehr erdähnliche Welt genommen haben, aber die Fakten halt ein bisschen anders geordnet haben. So ist zum Beispiel Jesus, ich weiß gar nicht jetzt genau, wie er da hieß, ist nicht am Kreuz gestorben, sondern wurde gesteinigt auf einem Berg und deswegen bekreuzigt man sich nicht, sondern man bebergt sich. Das ist dann so mit den quasi beiden Schultern und am Kopf, statt das typische Kreuz zu schlagen. Das sind so nette Details. Und die Idee war halt, dass man nicht, dass die, die sich in der Historie auskennen, sozusagen nicht bestimmte Ereignisse nehmen können und wissen, wie sie ausgehen, sondern dass man sozusagen frisch diese Ereignisse ausspielt. Aber es gibt halt auch ein Kreuz oder die Kreuzzüge und so weiter. Das war das erste Quellenbuch. Auch ein ganz nettes System, wenn auch sicherlich nicht so simulatorisch wie... Die Welt von Harmaster hat ja schon seinen eigenen Ursprung. Also es sind Anleihen da, wo man sagt, das kann man vielleicht aus der und der Zeit und der Region irgendwie ableiten. Aber es ist ja schon, hat seinen eigenen Touch halt irgendwie. Ja. Der je nach Region auch vorhanden, ja schon... Genau, wie ist das denn eigentlich mit dem Kampf? Sagt er immer, dass schon der Kampf gegen das Wildschwein sehr gefährlich ist, weil man dann vom Wundbrand kriegt und drei Wochen später dann verstirbt. Es ist halt so ein normaler Kampf, sagen wir jetzt Mann gegen Mann. Ja. Wird halt einfach geguckt, du kannst halt sagen, ich greife dich an. Mhm. Dann kannst du deklarieren, was machst du. Du kannst einen Gegenangriff starten. Ja. Du kannst blocken, wenn du zum Beispiel, ich glaube, das kannst du immer. Du kannst einen Dodge machen. Ausweichen. Ja. Und du kannst, ich glaube, Grapple kannst du nur, wenn du Grapple deklarierst. Ich glaube, noch was Viertes, das weiß ich gerade aus dem Kopf nicht. Und dann gibt es noch ein Ignore, falls so, wenn du schläfst, totgeschlagen wirst. Oder K.O. bist. Und dann wird halt geguckt, du würfelst, ich würfel. Mhm. Bei Hamas ist es so, wenn dein Wurf auf 0 oder auf 5 endet, ist es kritisch. Ah, okay. Mhm. So, das heißt, hast einen Erfolg, wird geguckt, ist er kritisch, wenn nicht, ist es ein normaler Erfolg. Schlussfolge daraus mal, das ist ein W100-System. W100-System, genau. Dasselbe gilt für dich, da wird geguckt, kritisch, das gilt auch bei Fehlschlägen. Ja. Und dann wird halt geguckt, es gibt eine Matrix. Ich als Angreifer habe einen kritischen Erfolg. Du hast gesagt, du machst einen Gegenangriff, zum Beispiel. Mhm. Hast einen kritischen Fehlschlag. Mhm. Daraus ergibt sich die Tödlichkeit des Angriffs. Und auch was genau beim Angriff passiert. Es kann sein, wir haben beide einen Erfolg, wir treffen uns beide marginal. Ja. Es kann sein, du triffst, ich verfehle, kann bedeuten, dass ich irgendwie ins Stolpern komme ja. und du machst Schaden bei mir. Dann wird halt geguckt, wie viel Schaden wo. Da gibt es eine ganz feine Abstufung, die wird Kopf, Augen, Mund. Und da wird schon detailliert, je nach Höhe hat das unterschiedliche Reichweiten. Das klingt ja erstmal komplex, aber ich vermute mal, dass das dann in wenigen Kampfrunden erledigt ist. Oder es kommt halt darauf an, wo du triffst. Es kann in einer Runde auf jeden Fall. Ja. Es ist tödlich. Also es kann sehr, sehr schnell sehr, sehr tödlich sein. Genau, also vermute ich auch mal, dass man häufig versucht, Kämpfe zu meiden. Oder. Also wir hatten es in unserem letzten Kampf in der Tat so, dass wir standen gut da, haben gegen sehr, sehr viele Gargoon, die Orks von Hahn quasi gekämpft. Ja. Und Zwerge kamen uns zur Hilfe. Das hat aber 8 Runden, glaube ich, gedauert. Wir haben die bis dahin auch gut dezimiert, aber die Zwerge waren dann quasi, die hat man halt gesehen, was ein gut trainierter Kämpfer und auch eine gute Ausrüstung bewirken kann. Also ja. Das war so mal der Fingerzeig, was auch möglich ist. Die waren halt einfach Panzer, die da durch die Gegner, die noch übrig waren, einmal durchgerollt sind. Mhm. Weil die, wenn du gut gerüstet bist, ist das schon ein guter Schutz. Aber wenn du gar keine Rüstung hast, dann ist das sehr, sehr schnell tödlich, weil deine Wunden, ja. Du hast keine Lebenspunkte. Ah, okay. Es geht dann, du hast einen Wert für Kondition. Condition heißt der, glaube ich. Also, ist nicht die Kondition, aber der körperliche Zustand. Und ich glaube, der liegt im Schnitt bei uns in der Gruppe bei 60, 70. Ja. Und ich glaube, wenn du unter denen. Oder wenn du einen Killwurf hast, ja. Kannst du auch verbluten oder direkt durch den Schlag einfach so umfallen. Du kannst zum Beispiel eine Wunde mit 17 haben. Das wird dir aber von den Proben abgezogen. Das heißt, du bist dann schon gehandicapt im Kampf. Mhm. Und das steigert sich natürlich mit Andauern des Kampfes immer weiter. Dass du, wenn du Pech hast, am Ende mit minus 40 dastehst. Ja. Aber mit 65% angreifst. Das macht dann schon. Unterschied. Und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Killwurf da den Widerstand nicht schaffst. Ja. Oder den Fumble oder den K.O.-Wurf und dann kann das sehr, sehr schnell enden. Also fassen wir mal zusammen. Hahn-Master als, kann man empfehlen, als simulierende Low-Fantasy-Setting. Diese Buch der Bogen lässt sich sozusagen universell empfehlen als Quellenbuch. Und auch Toten im Winter, das Abenteuer, genau, lässt sich universell empfehlen. Auch wenn jemand Interesse hat an einer Low-Fantasy-Welt, unabhängig vom Regelsystem, ja. Kann man Hahn-Master auch wunderbar nehmen. Und man kann auch, die Magie ist so gut ausgearbeitet, dass man auch sagen kann, es gibt mehr Magie. Ja, also das kann man, wenn man möchte, zu einem High-Fantasy reicht es nicht, aber man kann quasi die Seltenheit von Magie auch durchaus für seine Spielrunde anpassen. Also auf jeden Fall eine Alternative zu Pandering, welches sicherlich bei System Matters kurz angerissen wird, beziehungsweise die haben ja schon eine Episode drüber, die können wir auch nochmal verlinken. Ja, wer mehr Infos will, im Tunnelorn gibt es jetzt eine Kooperation mit Hahnmaster.de, vielleicht nochmal zu erwähnen. Da gibt es jetzt ein eigenes Unterforum dafür, das auch schon relativ gut gefüllt ist, dafür, dass es so ein kleines System ist. Das Blog ist Hahnmaster.de, mittlerweile hat auch einige Artikel, auch oft lesenswerte Artikel, also sehr, sehr gut geschrieben. Das System interessiert. Also auch dann sind die Artikel oft interessant. Genau, da gibt es jetzt einen Tunnelorn. Gibt es eigentlich noch eine aktuelle Auflage von Hahnmaster auf Englisch? Es ist schwierig. Es gibt die dritte Edition von Columbia Games und es gibt Hahnmaster Gold von Celestia. Es gibt also quasi zwei parallel. Das klingt wie Lizenzstreitigkeit. Ja, ich glaube, Celestia ist vom richtigen Schöpfer quasi, der von Crosby. Okay. Und Columbia Games ist halt quasi eine eigene Schiene. Mhm. Die sind das Details im Regelsystem, ganz da mal eine marginale Änderung. Beide beanspruchen für sich das einzig richtige Hahnmaster zu sein. Celestia Games gibt es, glaube ich, nur als PDF. Ja. Wir spielen auch, glaube ich, nach den Goldregeln in meiner Gruppe. Kann man auch so empfehlen. Also zum Reinblicken. Gut, ja, dann hoffen wir, dass ihr viel Spaß mit dieser Episode hattet und wisst, was man mit DSA-Abenteuern macht, welche gut sind und welche weniger. Wie man Neueinsteiger quasi heranführt und was es mit Hahnmaster auf sich hat. Bis demnächst wieder. Bis demnächst.